Warum heißt es, dass wir wenigstens zu Ostern kommunizieren sollen, weil die Kirche lebhaft wünscht, dass wir nicht nur zu Ostern, sondern so oft wie möglich zur Heiligen Kommunion, der göttlichen Nahrung und zur Seele gehen. Also das Viaticum, Kommunion in Todesgefahr, selbst dann, wenn man den Tag schon kommuniziert hat, in Todesgefahr kommt, ein Unfall oder was, schwere Krankheit, wirklich, soll man dann kommunizieren. Die letzten Sakramente, die Sterbesakramente empfängt. Wenigstens ist es das Gebot, was durchs Gesetz vorgeschrieben ist, ist das Minimum, die Verpflichtung zur Kommunion. Aber sonst wünscht die Kirche natürlich, dass wir möglichst oft auch täglich die Heilige Kommunion empfangen sollen.